Achtens. Rettung. Das Rettungsdesaster. Die BIZ, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die Zentralbank der Zentralbanken, hat errechnet, dass die Rettungsprogramme von 11 maßgeblichen Staaten, darunter natürlich auch die USA, Großbritannien und Deutschland, im Sommer 2009 die Summe von 5 Billionen Euro erreicht hat. Das entspricht fast 20% der addierten Sozialprodukte der betroffenen Länder. Allein das Haushaltsdefizit der USA für das per 30. September beendete Fiskaljahr 2009 wurde mit 1,4 Billionen Dollar ausgewiesen. Die echten Zahlen sind jedoch viel höher. Die US-Staatsausgaben für die Krisenpakete 2008-2009 lagen zum gleichen Zeitpunkt mit über 4 Billionen Dollar bereits wesentlich höher nominell als die US-Ausgaben für den Zweiten Weltkrieg. Die lagen bei 3.600 Milliarden. Die von der US-Regierung und dem Federal Reserve ausgegebenen, verliehenen und garantierten Beträge waren zu diesem Zeitpunkt auf rund 13 Billionen Dollar aufgetürmt, eine Summe, die fast an das US-Sozialprodukt des Jahres 2008 heranreichte. Das ergab einen Betrag von über 42.000 Dollar je Kopf der Bevölkerung. Diese Rettungsblase ist die größte aller Blasen. Wenn sie platzt, kann die Menschheit nur noch beten. Festzuhalten bleibt, dass man mit dieser Ausgaben- und Verschuldungsorgie den Problemen begegnen will, indem man eine noch größere Ladung jenes Pulvers verschießt, mit welchem die vorangegangenen Ungleichgewichte und Übertreibungen erst geschaffen wurden. Schon 1998 wurde von der US-Notenbank monetärer Treibstoff in einen Aktienmarkt gegossen, der bereits Blasencharakter angenommen hatte. Auch die damals noch halbstaatlichen, heute ganz verstaatlichten Hypothekengiganten Fannie und Freddie wurden angehalten, Hunderte von Milliarden Dollar in den Hypothekenmarkt für Eigenheime zu leiten. In der ersten Hälfte des Jahres 1999 schoss die Fed erneut riesige Liquiditätsmassen in das Finanzsystem, um vermuteten Störungen beim bevorstehenden Jahrtausendwechsel vorzubeugen. 2001 senkte sie die Zinssätze drastisch und flutete das Geldangebot, um befürchtete Effekte der geplatzten Aktienblase zu dämpfen. Damit wurde beim aufkeimenden Immobilienboom die Turborakete gezündet. Weitere massive Stimulierungen erfolgten als Reaktion auf die Anschläge vom September 2001. Von 2001 bis 2002 wurde die Fed von prominenten Ökonomen, unter anderem Paul Krugman, aufgefordert, eine Immobilienblase zu erzeugen, um die Auswirkungen des scharf eingebrochenen Aktienmarktes zu mildern. Etwa zur gleichen Zeit tat einer der damaligen Fed-Direktoren, Bernanke, kund, zu wissen, dass die US-Notenbank erforderlichenfalls jede Geldmenge schaffen werde, die notwendig sei, um den Immobilienboom nicht enden zu lassen. Daraufhin nahmen die Hypothekenkreditaufnahmen den Charakter von Orgien an. Bis ins Jahr 2005 hinein blieb die Geldpolitik auf dem Beschleunigungspedal und der Immobilienboom ging in die Blasenphase über. Als dann zwischen 2007 und 2009 mit spektakulären Zusammenbrüchen und Schieflagen im Banken- und Finanzsektor die große Krise anbrach und sich weltweit ausbreitete, wusste man dem nichts anderes entgegenzusetzen als dasselbe wie gehabt, nur wesentlich dicker. Eine Superblase mit Rettungspaketen in Billionenhöhe. Wem bei ihrem Anblick nicht schaudert, der braucht auch vor Atombomben keine Furcht mehr zu haben. Es bleibt zwar ungewiss, ob diese Big Daddy Blase unter Anrichtung furchtbarer Verwüstungen platzen wird oder ob sich ihre giftigen Gase langsam entladen und zu einem jahrzehntelangen Dahinmarodieren nach dem Muster Japans führen werden, aber dass die finanziellen, wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Schäden damit um ein Vielfaches größer werden, steht fest. Dass man das Desaster in diametraler Umkehrung der Wahrheit dem Markt und dem Kapitalismus anlasten wird, ist ebenfalls traurige Gewissheit. Prinzipiell bedeutet der politische Masterplan, den Einsturz des Finanzsystems mit weiteren astronomischen Geld- und Kreditsummen aufhalten zu wollen, nichts anderes als Kapitalvernichtung in ungeheurem Ausmaß und das Löschen von Feuer mit Benzin. Er hat ferner die Konservierung von längerfristig unhaltbaren Produktions- und Finanzstrukturen auf Kosten effizienterer Unternehmen zur Folge, die Prämierung von Hasardeuren mit dem Geld aus den Ersparnistöpfen fleißiger Bürger, die Vergeudung von Vorsorgevermögen zugunsten maroder und korrupter Politfinanzkomplexe, die Zwangsüberschuldung ganzer Generationen zugunsten verschwenderischer Bankrotteure, die millionenfache Subventionierung sinnloser Tätigkeiten zu Lasten unterbleibender effizienter Arbeitsleistung und nicht zuletzt die schleichende Sozialisierung der Wirtschaft und den mit dem Etikett notwendige Kontrollen getarnten Marsch in den totalen Staat. Von den Fernsehschirmen freilich flimmert ganz anderes und in Millionen Zeitungen kann man lesen, die Rettungsmaßnahmen der Regierungen und Zentralbanken hätten segensreiche Wirkungen gezeitigt und dafür gesorgt, dass nunmehr das Schlimmste vorüber sei. Es kann deshalb der Eindruck entstehen, bei der vorstehenden, dargelegten Sicht handle es sich um eine einsame Außenseitermeinung. Um zu belegen, dass dem keineswegs so ist, seien nachfolgend die einschlägigen Stimmen einiger der besten Kenner der Materie vorgestellt. Stimmen, die natürlich in den Mainstream-Medien systematisch ausgeblendet werden. Gerald Celente, Gründer und Leiter des berühmten Trend Research Institute im Staat New York, in seinem Interview »Die Wall Street hat Washington geentert«. Das Finanzministerium ist schon traditionell unter der Kontrolle von ehemaligen Angestellten der Finanzbranche, wie man an dem jetzigen Finanzminister Timothy Geithner oder seinen Vorgängern Henry Paulson und Robert Rubin erkennen kann. Unter der Propagandabezeichnung Too Big to Fail nahmen diese Leute 2008 mehrere hundert Milliarden Dollar an Steuergeldern und verteilten das Geld zwischen den großen Finanzinstituten. Nachdem diese 81 Milliarden Verlust verkündet hatten, gönnten sie sich 32,6 Milliarden an Bonuszahlungen. Das ist der größte Raub, der in der amerikanischen Geschichte jemals passiert ist. Llewellyn H. Rockwell Jr., Leiter des Ludwig von Mises Instituts in Auburn, Alabama, in seinem Artikel »The Great Figaro Recovery«. Fast alle glauben jetzt daran, dass das Schlimmste vorbei sei. Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Arten der Erholung von einer Rezession oder Depression. Die eine kommt von innen, von den Marktkräften. Die andere kommt von außen, von gepumpten Geldmengen. Erstere ist nachhaltig und die Basis künftigen Wachstums, die andere hält nur so lange, wie die Geldpumperei dauert. Man sollte sogar die Arbeitslosigkeit nicht künstlich zu verhindern suchen, denn im Prinzip werden die Jobs in maroden Branchen und Unternehmen verloren und in zukunftsträchtigen neu geschaffen. Es braucht nur Zeit. Besonders der Finanzsektor und seine angebliche Erholung ist künstlich, mit Billionen Dollars aufgeblasen. Die Antwort der Politik auf den Zusammenbruch war die kurzsichtigste und irrationalste in der gesamten Menschheitsgeschichte. Der ganze Schein- und Illusionszirkus wurde im Rahmen des Obama-Kults veranstaltet. Dass natürlich auch die Giganten der Finanzindustrie die Billionenschüsse begrüßen, versteht sich von selbst. Andrew Gavin Marshall, Forschungswissenschaftler des Center for Research on Globalization, in seinem Artikel Entering the Greatest Depression in History. Alle diese Fiat-Money-Massen können den Tag der Abrechnung nur hinausschieben und sie machen ihn schlimmer und schlimmer. Leichtes Geld, leichter Kredit, leichte Ausgeberei und massive Verschuldung haben die Welt in die gegenwärtige Krise geführt. Dasselbe oder mehr davon ist gewiss nicht die Lösung. Dieses auf Schulden beruhende monetäre System, gelenkt und gemanagt von den Zentralbanken, ist unhaltbar. Das ist die größte Blase, die Blase aus systematischer Verschuldung. Wenn sie platzt, und sie wird platzen, werden wir in die größte Depression der Weltgeschichte eintreten. Bill Bonner, amerikanischer Finanzautor und Präsident der Agora Incorporated, mit einem der größten Publikumsinformationsbriefe der Welt, in seinem Artikel Stitch in Time. Da weder der private noch der öffentliche Sektor irgendwelche Ersparnisse aus der Vergangenheit hat, muss die zusätzliche Nachfrage für die Rettungsmaßnahmen in beiden Sektoren von der Zukunft geborgt werden. Die beste Demonstration dafür, wie das geht, ist das Programm Abwrackprämie für Autos. Es ist so, als würde das Jahr 2010 nie kommen und als könnten sie die Sonne und die Jahreszeiten stoppen. Aber je mehr die Ökonomen die Zukunft einfangen wollen, desto weiter rückt sie weg. Wenn die Verkäufe von 2010 auf 2009 vorverlagert sind, müssen wir an die Verkäufe des Jahres 2011 und 2012 und so weiter gehen, bis zum Ende aller Zeiten. Peter Schiff, amerikanischer Autor, Präsident der Brokerfirma Euro Pacific Capital, bekannter Fernsehgast in amerikanischen Finanzsendungen, Kandidat für die US-Senatswahl 2010, in seinem Artikel Happy Days Aren't Here Again. In jedem Boom werden Fehlinvestitionen getätigt. Diese müssen anschließend von den Marktkräften bereinigt werden. Wenn man die Bereinigung mit Stimulierungen verhindert, werden ineffiziente Firmen am Leben erhalten, was den effizienten Firmen Kapital vorenthält, das sie für ihr Wachstum dringend bräuchten. Außerdem, indem man überbewertete Vermögenswerte hochhält, verhindert man, dass ihre Preise sinken und klügere und tüchtigere Leute sie erwerben können. Man erzwingt ein Preisniveau oberhalb der Realität. Indem man die Zinsen künstlich tief hält, entmutigt man die Sparer und die Ersparnisse fehlen, die gerade in Krisen so wichtig sind zur Kapitalbildung und für künftiges Wachstum. Die falschen Signale verhindern die Reallokation von Ressourcen in Richtung mehr Effizienz und führen stattdessen zu weiteren Fehlentscheidungen beim Ressourceneinsatz. Und die riesigen Schuldenberge verdrängen die privaten Unternehmen von den Kapitalmärkten. Das alles macht die Rezession zur Depression. Jörg Guido Hülsmann, Ökonomieprofessor an der Universität von Angers, Frankreich, in seinem Artikel Sparen, Sparen, Sparen. Sparen ist die unverzichtbare Voraussetzung des Investierens. Es gibt schlicht und einfach keine Investition, die nicht aus Erspartem finanziert wird. Die Sparquellen sind zwar verschieden. In einer idealen, vollkommen freien Wirtschaft gäbe es nur freiwilliges Sparen, während es in der interventionistischen Wirklichkeit auch erzwungenes Sparen gibt. Aber in keinem Fall kann es Investieren ohne Sparen geben. Je mehr gespart wird, desto mehr kann also auch investiert werden. Gerade in der Finanz- und Wirtschaftskrise ist das Sparen von größter Bedeutung. Eine Krise ist die Folge einer umfangreichen Fehlverwendung der verfügbaren Ressourcen, vor allem Arbeit und Rohstoffe. Zur Bewältigung der Krise müssen die Ressourcen anders verwendet werden als bisher. Es müssen andere Maschinen gebaut, andere Fabriken errichtet und andere Konsumgüter produziert werden als zuvor. Aber das geht nur, wenn genügend Ersparnisse, nicht verbrauchte Konsumgüter, zur Entlohnung derjenigen bereitstehen, die bei der Umsetzung dieser neuen Produktionspläne mitwirken. Das Hauptproblem bei der Bewältigung der Krise ist somit die Knappheit des Ersparten. Die einzige Lösung ist zusätzliches Sparen, echtes Sparen, das heißt Sparen unter Konsumverzicht. Nicht jenes falsche Sparen, das durch die Betätigung der Notenpresse hervorgerufen werden kann. Pierre Bessard, Präsident des Liberalen Instituts Zürich in der Handelszeitung vom 18.03.2009. Wenn die Regierung mit dem Banknotendrucker und ungezügelten Mehrausgaben tatsächlich die Wirtschaft ankurbeln, stimulieren oder auch nur stabilisieren könnte, dann müsste man sich die Frage stellen, warum wir Bürger uns überhaupt noch bemühen, in der Privatwirtschaft einen greifbaren Mehrwert zu schaffen. Die Wahrheit ist natürlich nach wie vor: There is no such thing as a free lunch. Der Staat kann nämlich keinen Rappen ausgeben, den er nicht auf die eine oder andere Weise dem Privatsektor entnimmt. All die großzügigen Konjunkturprogramme, die nun der verunsicherten Öffentlichkeit präsentiert werden, werden wir schon in absehbarer Zeit durch eine niedrigere Kaufkraft und eine höhere Steuerbelastung bezahlen müssen. Am Ende des Tages ist es nicht die Politik, sondern der Bürger, der die Zeche für eine Erhöhung der Staatsausgaben, eine eskalierende Ausweitung der Geldmenge und die darauf folgenden Verzerrungen im Bankensektor bezahlt. Philippe Bagus, Assistenzprofessor an der Universität Rey Juan Carlos in Madrid, in seinem Artikel Preisverfall als Gefahr oder Rettung. Bei den Verhinderungsbemühungen, Rettungspakete, wird gutes Geld dem Schlechten hinterhergeworfen. Das ist Verschwendung von Kapital und Ersparnissen. Auch wird die Anpassung der Produktionsstruktur verhindert. Woher kommt das Geld? Es kann nur aus höheren Steuern oder einer höheren Verschuldung kommen. In beiden Fällen werden private Ersparnisse umgeleitet in Steuern und Staatsanleihen. Diese Ersparnisse werden dringend in der Wirtschaft gebraucht und nicht dort, wo die Politik sie hinlenkt. Es wird schlicht der Wohlstand eines Teils der Bevölkerung zerstört, um den notwendigen Bankrott eines anderen Teils der Bevölkerung zu verhindern. Diese Umverteilung wird hinter dem monetären Schleier der expansiven Geldpolitik verborgen. Die Krise wird verschärft und verlängert. Letztlich wird kein Weg an der Bereinigung vorbeiführen, aber diese Bereinigung wird umso schlimmer, je mehr man sie zu verhindern sucht. Ron Paul, Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus, Kandidat bei der Präsidentschaftswahl 2008, in seinem Artikel »Stop Intervening in the Economy«. Das Fractional Reserve Banking ist vollständig vom Vertrauen in die Banken abhängig, die Einlagen zurückzahlen zu können. Wenn dieses Vertrauen wankt, bricht das Kartenhaus zusammen. Wenn Banken nur maximal 10% der Einlagen als Reserve halten müssen, ist das System grundsätzlich insolvent. Ein solches System kann nicht gerettet werden, außer auf Kosten einer massiven Geld- und Kreditschöpfung, die in eine Hyperinflation führt und die gesamte Wirtschaft zerstört. Das globale Finanzsystem muss grundlegend erneuert werden. Die Fed kann nur noch entweder ihre Luftgelder zurückführen, dann krachen die Banken, oder weiterführen, dann folgt Hyperinflation. Hätte die Fed vor 18 Monaten nicht interveniert, hätten wir vielleicht jetzt schon Ansätze einer Erholung. Solange wir nicht lernen, dass Staatsinterventionen niemals die Wirtschaft heilen, sondern nur Schaden anrichten können, werden wir nie eine stabile Wirtschaft haben oder auf den Weg zu einer echten Erholung kommen. Gary North, amerikanischer Autor, gelehrter Ökonom, Historiker und Theologe, in seinem Artikel Soros on Main Street and Wall Street. Die Welt braucht mehr Kapital, nicht größere Zahlen. Das Jonglieren mit Zahlen und Zinsziffern lockt Investoren und Konsumenten in Schuldenfallen, weil es die Informationen der Preise verfälscht. Die Zerstörung von Kapital ist das Erbe von Steuer-, Geld- und Subventionspolitiken der Regierungen und ihrer Verbündeten, der Zentralbanken. Überall auf der Welt hat diese unheilige Allianz Kapital vernichtet. Diese Meister der Zahlen werden es auch jetzt nicht richtig machen. Der digitale Betrug geht weiter. Norbert Berthold, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, in seinem Artikel Strukturwandel statt Staatsverschuldung. Die meisten Wunschträume auf den Arbeitsmärkten werden auch hierzulande nicht in Erfüllung gehen. Der gewaltige wirtschaftliche Einbruch wird die Beschäftigung spürbar in Mitleidenschaft ziehen. Es steht zu befürchten, dass der Aufschwung schmerzhaft und langwierig sein wird. Viele Steine, wenig Brot. Im Schlafwagen kommt man nicht zur Vollbeschäftigung. Kontraproduktiv wäre auch eine Politik gegen den Markt. Die beschäftigungspolitischen Lasten lassen sich weder über Protektion noch Intervention unter den Teppich kehren. Es wird auch mit noch so ausgeklügelten makroökonomischen Aktivitäten und Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik nicht gelingen, die Lasten zu verringern. Die eingetretenen Kapitalverluste müssen getragen werden. Aus dem Schlamassel kommt nur, wer bereit ist, auf den Markt zu setzen und den strukturellen Wandel zu fördern. Das ist zwar kurzfristig schmerzhaft, garantiert aber schon mittelfristig nachhaltige Besserung. Pascal Salin, Professor Emeritus für Ökonomie an der Universität Paris-Dauphin, ehemaliger Berater für den Internationalen Währungsfonds und andere internationale Organisationen, in seinem Beitrag »Falsche Antworten auf die Krise«. Es ist paradox und sogar tragisch, dass einerseits die Finanz- und Wirtschaftskrise dem Funktionieren der Märkte angelastet wird, obwohl sie von einer schlechten Geldpolitik verursacht wurde, und andererseits Lösungen von der Politik erwartet werden, obwohl gerade jetzt Vertrauen in das Funktionieren der Märkte angebracht wäre. Angesichts der ideologischen Dauerberieselung, der die öffentliche Meinung unterliegt, ist es verständlich, dass sich die Politiker nun in die Bresche werfen, sie wollen als die tapferen Retter in der Not erscheinen. Die Opfer der Politik sind aber letztlich die Bürger selbst. Heute beschließen Staaten rund um den Globus die Mobilisierung Hunderter von Milliarden, um Banken vor dem Konkurs zu retten, um in Schwierigkeiten geratene Unternehmen zu stützen, um Kaufkraft künstlich zu erhöhen. All dies, obwohl sie überhaupt nicht wissen, welche Anpassungen der Produktionsstrukturen tatsächlich notwendig wären, um ökonomische Gleichgewichtszustände wiederzufinden. Sie schaffen so keinen Reichtum, sondern verteilen lediglich die von den Bürgern geschaffenen Ressourcen um. Für die Finanzierung ihrer irrwitzigen Ausgaben greifen die Staaten dann zurück auf die Besteuerung und verringern damit die Kaufkraft der Bürger, oder auf Anleihen und verringern damit die für Investitionen notwendigen Ressourcen. So kann man sich letztlich nur die Frage stellen, wo die politischen Persönlichkeiten bleiben, welche aufrichtig bekennen: Wir maßen uns nicht an zu wissen, wie die Krise überwunden werden kann. Nur die Märkte können das wissen. Wir verlassen uns darum in dieser Situation auf die Weisheit unserer arbeitenden, sparenden und investierenden Mitmenschen. Soweit einige hochkompetente Stimmen, die das Publikum in den Mainstream-Medien selten oder nie zu hören bekommt. Es ist dem Internet zu danken, dass sich die Texte solcher herausragenden Köpfe nunmehr millionenfach verbreiten, schwergewichtig allerdings in der angelsächsischen Welt. Doch wir im deutschsprachigen Raum holen auf. Die vorliegende Schrift soll ein Beitrag zu dieser Belebung sein. Sie steht im Dienste fachkundlicher Information und ist voll und ganz der wissenschaftlichen und intellektuellen Redlichkeit abseits jeglicher Sonderinteressen verpflichtet. Entnationalisierung des Geldes. Nicht nationalisiertes, nicht staatliches, also privates Geld hat es schon vor langer Zeit und in den meisten Ländern der Erde gegeben. Die Verbindung von privatem Geld und privaten Banken nennt man Free Banking. Das Free Banking ist ein System der Ausgabe von Bargeld und Einlagenzertifikaten durch private Banken mit niedrigen Hürden für den Eintritt von Wettbewerbern und ohne zentrale Kontrolle der Reserven. Anders gesagt, Free Banking bezeichnet ein Geldsystem ohne Zentralbank, bei welchem die Ausgabe von Bargeld und Depositengeld Privatbanken überlassen wird und dies ohne gesetzliche Vorgaben oder Beschränkungen. Im historischen Rückblick haben zwar in den meisten Free Banking Systemen die Regierungen die Münzprägung monopolisiert und den Geldstandard durch Gesetz festgelegt, in einer vollständig freien Wirtschaft wäre es jedoch erlaubt, dem Wettbewerb unter den Geldanbietern die Lösung der Frage zu überlassen, welche Münzen in welchen Nominalen und aus welchen Materialien geprägt werden, sowie welcher Geldstandard gewählt wird. Im 19. Jahrhundert, als Währungen üblicherweise in Form von Banknoten jener Art bereitgestellt wurden, die voll gegen Gold- und Silbermünzen eingelöst werden konnten, war das Free Banking weit verbreitet. Ein Free Banking System gab es damals auch in einigen Staaten der USA. In der westlichen Welt währte das System am längsten in Schottland, nämlich über 100 Jahre lang, von 1716 bis 1845, und zwar in stabiler, effizienter und wettbewerblicher Form. Doch ist diese Tradition des Geldangebots noch wesentlich älter. Free Banking gab es in China schon kurz nach dem Jahr 1000. Schon damals wurden Noten von privaten und konkurrierenden Banken emittiert. Es hat im Reich der Mitte mehrere Perioden des Free Banking gegeben. Die letzte währte von 1644 bis 1928, also fast 300 Jahre lang. Üblicherweise dienten dabei Silber und Kupfer als Geldstandard. Die Banken des Systems blieben weitgehend unreguliert. Zwischen 1800 und 1900 hatten auch die meisten wirtschaftlich fortgeschrittenen Nationen Europas Free Banking Systeme. Sie währten unterschiedlich lang, manche nur wenige Jahre, andere über 100 Jahre. Jedenfalls war das Free Banking im 19. Jahrhundert das vorherrschende Bank- und Geldsystem in Europa, in Nord- und Südamerika, im Orient und im britischen Weltreich. In einigen Fällen, zum Beispiel in den beiden Amerika, wurde Free Banking erst eingeführt, nachdem man zuvor schlimme Inflationserfahrungen mit Staatsgeld gemacht hatte. Wenn sich Regierungen nach gescheiterten Experimenten zurückzogen, sprangen freie Banken ein und gaben Banknoten aus, die im festen Verhältnis zu Gold oder Silber standen. Sobald ein Free Banking System in einem Land entstand, beteiligten sich meist viele Banken daran. Im Lauf der Zeit sorgte jedoch der Wettbewerb dafür, dass sich die Zahl der teilnehmenden Bankunternehmen verringerte. Alle hatten ein jeweils landesweites Filialnetz und nirgendwo ist ein Monopol auf die Herausgabe von Banknoten entstanden. Trotz des Wettbewerbs um Kunden kooperierten die Free Banks im eigenen Interesse, indem sie zum Beispiel Clearing-Vereinbarungen trafen, was die Reserveanforderungen für alle verringerte. Die Zinsgestaltung blieb den jeweiligen Bankunternehmen überlassen. Es gibt keinen historischen Bericht darüber, dass die kooperierenden Banken jemals feste Zinssätze vereinbart hätten. Es gab also keine Kartellsabsprachen. In späteren Phasen wurden die Banken des Free Banking Systems massiv reguliert. Wo kann der Staat schon seine Finger vom Geld lassen? Und erlebten dann auch gelegentliche Finanzpaniken. Beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges schafften fast alle Länder den Gold- und Silberstandard ab und nutzten ihre Bankensysteme zur inflationistischen Kriegsfinanzierung. Danach wollten sie nicht mehr zum Free Banking zurückkehren. Die Regierungen hatten buchstäblich Blut geleckt und fanden es wunderbar, sich Geld in beliebigen Mengen beschaffen zu können. Während der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts verschwand das Free Banking System deshalb vollständig. Am besten studieren lässt sich das Free Banking am fast 130 Jahre lang währenden Exempel in Schottland. Das schottische System belegt nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, dass es keinen legitimen Grund für den Staat gibt, das Geldangebot zu regulieren oder gar zu monopolisieren. Die Systeme anderer Länder bestätigen das im historischen Rückblick ebenfalls. Paul Volcker, langjähriger früherer Fed Chairman, hat 1990 in einer Rede vor Zentralbankfunktionären gesagt: Wenn Sie behaupten, eine Zentralbank sei unentbehrlich für die Marktwirtschaft, dann muss ich Sie auf Hongkong hinweisen, das als musterfreier Marktwirtschaft gilt und überhaupt keine Zentralbank hat, aber dennoch mit wirtschaftlichem Wachstum und Stabilität glänzt. Es gibt andere und effektivere Wege, die Inflation in den Griff zu bekommen als eine Zentralbank. Die meisten Befürworter des Zentralbankwesens betonen, diese Institution sei allein schon wegen ihrer Funktion als Lender of Last Resort unverzichtbar, also um Bankruns zu vermeiden. Aber obwohl es im 19. Jahrhundert Bankruns bei einigen englischen Banken gegeben hat, ist derartiges bei den schottischen Banken des Free Banking Systems nie geschehen. Das lag nicht nur an ihrer vorsichtigen Reservepolitik, sondern auch an der vollen Haftung ihrer Anteilseigner, deren Zahl jeweils in die Hunderte ging und die allesamt unbegrenzt haftbar für die Schulden ihrer Bank waren. Sogar wenn eine Bank hätte schließen müssen, hätten die Einleger ihr Geld von den Eigentümern zurückbekommen. Das Free Banking ist ein System, das sich spontan am Markt entwickelt, eine natürliche Geldordnung. Es bedarf keines Goldstandards und keiner 100% Deckung der Bankeinlagen. Ein zugleich fixierter Goldstandard wäre sogar eine gefährliche Einladung für Staatsdominanz. Im Wettbewerb der verschiedenen Bankunternehmen beim Free Banking haben Edelmetalle als Einlösemedien natürlich stets eine Rolle gespielt und die Gold- und Silbermünzen haben das System gestützt, aber eines Reservenautomatismus wie beim Goldstandard bedurfte es nicht. Der entscheidende Fehler bei unserem Falschgeldsystem, dem Fiat Money mit staatsgelenktem Zentralbankwesen, ist nicht so sehr die Tatsache, dass es sich um Papiergeld handelt, als vielmehr der Umstand, dass wir es mit einem gesetzlichen Zwangsgeld zu tun haben, dass es zu ihm also keine Alternative gibt. Im Jahr 1909 wurden die Banknoten der Banque de France und der Deutschen Reichsbank per Gesetzeserlass zu offiziellen Zahlungsmitteln erklärt. Die übrige Welt folgte bald darauf. Professor Fekete schrieb kürzlich dazu: Auf diese Weise wurden alle Hürden beseitigt, um in der Folgezeit den anstehenden Weltkrieg über Kredite zu finanzieren und die resultierenden Schulden über die Ausgabe von Banknoten zu monetarisieren. Zwei Staaten mit dem größten Kriegspotenzial der Welt führten Zwang ein und nötigten ihre Untergebenen, Schulden als Geld zu akzeptieren. Die Regierungen zwangen im Besonderen das Militär und auch ihre Beamten, die Papierversprechen als einziges Zahlungsmittel für die geleisteten Dienste zu akzeptieren. Vor 1909 hatten die umlaufenden Banknoten keinen Zwangscharakter, weil jedermann das uneingeschränkte Recht hatte, die Noten gegen Goldmünzen einzutauschen. Die Frage, ob und wie andere Zahlungsmittel eingeführt und verwendet werden dürfen, ist nicht ganz einfach zu beantworten. In Deutschland verbietet der Artikel 35 des Bundesbankgesetzes die Verwendung von Nebengeld. Er lautet: Mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafen wird bestraft: Erstens, wer unbefugt Geldzeichen, Marken, Münzen, Scheine oder andere Urkunden, die geeignet sind, im Zahlungsverkehr anstelle der gesetzlich zugelassenen Münzen oder Banknoten verwendet zu werden, ausgibt. Zweitens, wer unbefugt ausgegebene Gegenstände der in Nummer 1 genannten Art zu Zahlungen verwendet. In der EU besagt Artikel 106 des Vertrages von Amsterdam 1997 zum selben Thema: Die EZB hat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Banknoten zu genehmigen. Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind zur Ausgabe von Banknoten berechtigt. Die von der EZB und den nationalen Zentralbanken ausgegebenen Banknoten sind die einzigen Banknoten, die in der Gemeinschaft als gesetzliches Zahlungsmittel gelten. Die Mitgliedstaaten haben das Recht zur Ausgabe von Münzen. Trotz dieser Rechtsvorschriften gibt es in Deutschland einige Dutzend sogenannte Regionalwährungen. Dabei handelt es sich aber fast immer um zeitlich begrenzte Werbeaktionen mit Lokalgeld, das nur für Einkäufe in Geschäften einer bestimmten Region benutzt werden kann. Daneben gibt es Ansätze von Zahlungsgemeinschaften mit hinterlegtem Gold. Noch sind diesbezüglich von den zuständigen Behörden keine ausdrücklichen Verbote verhängt worden, was unter anderem wohl auch daran liegt, dass die gesetzlichen Zahlungsmittel Bestimmungen gegen etliche gültige Rechtsprinzipien verstoßen. Das entscheidende Hindernis für die Verwendung nicht gesetzlicher Zahlungsmittel ist jedoch in dem Umstand zu sehen, dass Verträge, deren Zahlungsverpflichtungen auf andere Geldarten lauten, nicht justiziabel sind. Das heißt, dass zum Beispiel ein Vermieter wohl einen Vertrag mit seinem Mieter schließen kann, der auf eine Monatsmiete von 1 Krügerrand lautet. Aber wenn der Mieter nicht mehr zahlt, kann der Vermieter seinen Anspruch nicht rechtlich geltend machen. Er muss sich dann mit dem Mieter auf eine Monatsmiete in Euro einigen. Dieser Umstand verwehrt also den Tausch- und Vertragspartnern jegliche brauchbare Alternative zu Vereinbarungen in der offiziell als gesetzliches Zahlungsmittel geltenden Währung. Das Zentralbankwesen hat sich keineswegs evolutorisch aus dem Free-Banking-System entwickelt, sondern war eine willkürliche Schöpfung durch staatlichen Zwangsakt mit politischem Interessenhintergrund. Es handelt sich dabei also nicht um eine moderne, fortschrittliche Form des Geld- und Finanzwesens, wie das die meisten Ökonomen darstellen, sondern um den wahrscheinlich verhängnisvollsten Rückschritt und den folgenreichsten Fehler, den die Menschheit jemals begangen hat. Es ist deshalb kein Zufall, dass sich einer der bedeutendsten Ökonomen aller Zeiten, Friedrich August von Hayek, des Themas mit seinem Alterswerk »Die Nationalization of Money« angenommen hat. Das Buch war ihm so wichtig, dass er für dessen Niederschrift die Arbeit an seinem dreibändigen Werk »Recht, Gesetzgebung und Freiheit« nach dem zweiten Band unterbrochen hat. Der deutschen Ausgabe von 1977 stellte Hayek als Motto den Satz von Adam Smith, Wealth of Nations, 1776, voran. Denn überall in der Welt haben Herrscher und unabhängige Staaten in ihrer Habsucht und Ungerechtigkeit das Vertrauen der Menschen missbraucht, indem sie nach und nach den ursprünglichen Metallgehalt ihrer Münzen herabgesetzt haben. In einem der Anfangskapitel schreibt Hayek, wenn man die Geschichte des Geldes studiert, kann man nicht umhin, sich darüber zu wundern, dass die Menschen den Regierungen so lange Zeit eine Macht anvertraut haben, die sie über 2000 Jahre hinweg in der Regel dazu gebrauchten, sie auszunützen und zu betrügen. Die Ausbeutung der Menschen durch die Herrschenden und der Betrug des Staates an seinen Bürgern mittels Geldfälschung ist also uralt. Neu daran ist nur die unvorstellbare Größenordnung, die das Unheil heute angenommen hat. Die Tausende von Milliarden an Dollar und Euro oder welche Namen die Papierfetzen und Luftbuchungen auch immer tragen. Hayeks Vorschlag, das Staatsmonopol auf das Geldangebot zu beenden und konkurrierende Privatwährungen entstehen zu lassen, ist zwar nicht identisch mit dem Free Banking, aber er kommt diesem sehr nahe. Die Geld herausgebenden Banken haben im Free Banking System eigentlich ein und dieselbe Währung bereitgestellt, weil die Noten zwar verschieden aussehen konnten, aber alle gegen dasselbe Medium einlösbar waren, nämlich gegen Gold. Bei Hayeks konkurrierendem Privatgeld wäre das anders. Die verschiedenen Geldsorten würden sich hinsichtlich ihrer kaufkraftsichernden Bindung an Vermögensgüter oder Indizes unterscheiden. Für Hayek ist es denkbar, dass nicht nur Banken als Anbieter einer eigenen Währung auftreten, sondern auch andere Wirtschaftsunternehmen oder Konsortien. Die Art und Weise, wie sie hierbei den Wettbewerb um das jeweils solideste Geld bestreiten würden, wäre gewiss sehr verschieden. Wahrscheinlich würden Gold und Silber mehr als Preisorientierungsmedien, denn als Deckungsmaterialien eine Rolle spielen, bei einem Anbieter mehr, beim anderen weniger und insgesamt vielleicht nur für eine gewisse Zeit. Aber auch die nicht materialisierte, rein statistische Bindung des nominalen Geldangebotes an Preisindizes von Rohstoffen und Agrargütern wäre denkbar. Natürlich müssten die gesetzlichen und rechtlichen Beschränkungen durch die gesetzliche Zahlungsmittelregularien abgeschafft werden. Den Regierungen sollte es lediglich noch freistehen, darüber zu entscheiden, in welchem Zahlungsmittel die Steuern zu entrichten sind. Hayek sieht zwar die immense Bedeutung des Goldes in der Geschichte des Geldes, nicht weil es einen Wert an sich darstellen würde, sondern weil es nicht beliebig vermehrbar ist und somit auch den herrschaftlichen oder staatlichen Geldmonopolisten Zügel angelegt hat. Aber er schreibt, ich glaube, wir können viel Besseres erreichen, als es jemals mit Gold möglich war. Regierungen können allerdings nichts Besseres leisten. Doch freier Wettbewerb, das heißt, die Institutionen, die aus dem Prozess des Wettbewerbs um gutes Geld hervorgingen, würden ohne Zweifel etwas Besseres zustande bringen. Dem Einwand, mit seinem Modell hätten wir letztlich wiederum nichts anderes als Geld, das vom Einhalten von Versprechungen abhängt, entgegnet Hayek sinngemäß. Das tun wir beim Fiat Money seit fast einem Jahrhundert, aber weil es sich bei denjenigen, die uns das Versprechen gegeben haben, um Macht- und Herrschaftsmonopolisten und um Geldangebotsmonopolisten zugleich handelt, werden wir von ihnen immer wieder betrogen und ausgebeutet. Und eben das könnte bei privaten Wettbewerbern nicht geschehen, weil sie erstens keine Zwangsgewalt ausüben können und zweitens der Markt ihnen bei Verschlechterung der Kaufkraft ihres Geldes sofort die Geschäftsgrundlage entziehen würde, indem die Leute zum soliden Geld eines Konkurrenten wechseln. In Hayeks Modell müsste die Zentralbank nicht sofort abgeschafft werden, sondern wäre lediglich den anderen geldanbietenden Instituten gleichzustellen. Allerdings bleibt auch bei Hayeks Vorschlag der Staat eine ständig drohende Gefahr für Verfälschungen und für Eingriffe in das System konkurrierenden Privatgeldes. Er schreibt deshalb gegen Ende seines Buches: Solange die Regulierung des Geldes in den Händen der Regierung liegt, glaube ich nach wie vor, dass der Goldstandard mit allen seinen Unvollkommenheiten das einzig tragbare System ist. Doch wir können sicherlich Besseres erreichen, allerdings nicht durch die Regierungen. Und an anderer Stelle schreibt er: Es mag sehr wohl geschehen, dass sich bei freiem Wettbewerb zwischen verschiedenen Geldarten zunächst Goldmünzen als die beliebteste erweisen. Aber gerade diese Tatsache, das heißt die zunehmende Nachfrage nach Gold, würde wahrscheinlich zu einem solchen Anstieg des Goldpreises führen, dass es, obgleich es noch weiterhin Zwecken der Hortung dienen dürfte, aufhören würde, sich als Einheit für Geschäftsverkehr und Rechnungswesen zu eignen. Es sollte sicherlich zu seinem Gebrauch die gleiche Freiheit bestehen, aber ich nehme nicht an, dass es damit einen Sieg über andere Formen privat emittierten Geldes erringt, dessen Nachfrage davon abhängt, dass seine Menge mit Erfolg so reguliert wird, dass seine Kaufkraft konstant bleibt. Für Hayek ist eine Alternative zum staatsmonopolistischen Geld, also zum sozialistischen Geld, von so ungeheurer Bedeutung, dass er sie mit dem Überleben der Zivilisation gleichsetzt. Ich fürchte, schreibt er abschließend, dass die keynesianische Propaganda, seit sie bis zu den Massen durchgesickert ist, Inflationen gesellschaftsfähig gemacht hat. Der einzige Weg zu verhindern, dass man durch andauernde Inflation in eine zentral gelenkte Wirtschaft hineingeleitet und somit letztlich die Zivilisation zu retten, wird darin bestehen, den Regierungen ihre Macht über das Geld zu entziehen. Wie dringlich ihnen sein Vorschlag erscheint und wie wenig Zeit uns bleibt, kommt in den letzten zwei Sätzen der Schrift zum Ausdruck. Der Vorschlag deutet den einzigen Weg an, auf dem wir noch hoffen können, der anhaltenden Entwicklung aller Regierungen in Richtung auf den Totalitarismus Einhalt zu gebieten, der vielen scharfen Beobachtern als unvermeidbar erscheint. Ich wünschte, ich könnte den Rat geben, langsam vorzugehen, aber die Zeit mag kurz sein. Das wurde, wie gesagt, vor über 30 Jahren geschrieben. Das heißt, die Zeit, die uns für einschneidende Änderungen des Geldsystems bleibt, ist nicht mehr kurz, sondern sie ist abgelaufen. Es ist zu spät. Was noch möglich sein könnte, ist das Zulassen alternativer Zahlungsmittel inmitten der zusammenbrechenden Welt des Fiat Money, gewissermaßen als Schutzbunker zwischen den Trümmern der einstürzenden babylonischen Türme des Finanzsystems aus staatlichem Zwangsgeld. Ob Free Banking oder im Wettbewerb angebotenes Privatgeld oder der Goldstandard oder Gold- und Silbermünzen als Zahlungsmittel. Diese Entscheidung wäre gewiss von großer Bedeutung bei der Errichtung eines neuen und staatsfreien Währungssystems. Aber dazu bedürfte es eines vernünftigen Konsenses der Machteliten und das bleibt illusorisch. Zu riesig und zu mächtig sind die betonierten Sonderinteressen des Finanz- und Wall-Street-Komplexes, des militärisch-industriellen Komplexes, des Wohlfahrtskomplexes, des Infrastruktur- und Zivilschutzkomplexes und des UNO-Weltregierungskomplexes. Sie alle haben die Massenmedien erobert, das Bildungswesen monopolisiert und die Propagandatechniken zur Lenkung und Falschinformation der Massen perfektioniert. Es bedurfte dazu keiner Verschwörung, sondern nur des Herausbildens eines stillschweigenden Kartells gemeinsamer Macht- und Pfründeinteressen, die nur im Billionenmeer des Fiat Money errichtet, betrieben und finanziert werden können. Eine geordnete Reform bleibt vor diesem Hintergrund ein frommer Wunschtraum. Doch die aktuelle Weltverschuldungskrise und das, was ihr noch folgen wird, macht eine Notlösung zwingend erforderlich. Wenn die Netze der weltweiten Arbeitsteilung auch nur an einigen Stellen reißen, wenn die Globalisierung zusammenbricht, wenn sie vom papierenen Falschgeld namens Dollar getragen wird, dann werden Chaos und Panik die Folgen sein, Hungertod und Revolten und ein eiserner Ring totalitärer Gebote und Verbote, der sich um die ganze Welt legen und die Völker zu Insassen von nationenweiten Gefängnissen und Elendslagern machen wird. Vielleicht ist der einzig noch verbleibende Fluchtweg der, den Antal E. Fekete, Professor of Money and Banking an der San Francisco School of Economics, im Juli 2009 in einem Brief an Paul Volcker, Fed-Chef von 1979 bis 1987, vorgeschlagen hat. Nämlich das monetäre Gold der Welt zu reaktivieren, indem der US-Münzprägeanstalt die freie und unbegrenzte Prägung von Goldmünzen zugestanden wird, wobei der Goldpreis völlig frei und unreguliert bleiben müsste. Andere Nationen könnten dem Beispiel folgen. Der Vorschlag Fekete's beruht auf der Annahme, die Besitzer von US-Bonds würden sich beruhigen, wenn man ihnen zusicherte, dass die Staatsschulden auf Wunsch auch mit Goldmünzen zurückgezahlt werden. Dies erscheint jedoch unrealistisch, weil dafür das vorhandene Gold auch bei starken Preissteigerungen nicht ausreicht. Das gilt jedoch nicht für einen reinen internationalen Goldstandard. Dort würde jede Menge Goldes ausreichen. Aber vielleicht könnte man diesen Beruhigungseffekt auch erzielen, indem den Bondhaltern nur die Zahlung der Zinsen auf Wunsch in Gold freigestellt würde. Damit könnte man Zeit gewinnen für die Planung eines neuen, soliden und privaten Geld- und Währungssystems. Wir sollten dem Gold mehr vertrauen als machthungrigen Menschen. Es hat weder deren Schwächen noch böse Absichten. Es war, ist und bleibt das Geld der Freiheit.